1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche und das tun wir auch heute wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Uwe und Uwe ist 52. Hallo Uwe. Ja, hallo. Hallo Uwe, um was geht's bei dir? Ja, es geht eigentlich am Anfang deiner Sendung mal um ein politisches Thema, und zwar um den Film, den amerikanischen, und die Ausschreitung, die dann in islamistischen Ländern stattfindet. Du meinst diesen sogenannten Mohammed-Film? Ja, den Mohammed-Film. Mhm. Großes Thema heute. Ja, also ich bin also ein extremer Demokrat, sage ich jetzt mal, und ich finde, dass man allein aus daraus, um die Demokratie zu verteidigen, den Film eigentlich zeigen muss. Also ich erkläre mal. Es gibt Leute, die jetzt kein Internet haben. Ja. Von daher sollte der Film einfach auch mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden. Ja, so weit sind wir noch gar nicht. Nee. Die Diskussion geht ja im Moment darum, darf oder sollte dieser Film öffentlich in Berlin in irgendeiner Halle oder einem Kino initiiert von einer rechten oder extrem rechten Gruppierung öffentlich gezeigt werden. Ja. Dagegen hat sich die Bundeskanzlerin ausgesprochen. Die will das durch Gremien prüfen lassen. Bitte? Die will das durch Gremien prüfen lassen, genau. Ob man das kann. Genau. Ja, ich bin einfach der Meinung, als richtiger Demokrat sollte man sich mit Haut und Haaren einsetzen, dass jeder seine Meinung äußern darf, auch wenn sie nicht die eigene ist. Und ich finde, wir lassen uns hier schon, wenn das jetzt hier verboten wird, ich meine, die Deutschen schweben so auf Wolke 7. Am Ende wird es eh auf einen Konflikt hinauskommen, weil ich der Meinung bin, dass der Islam und der Koran sich halt nicht mit der Demokratie vereinbaren lassen. Das ist Quatsch, dann machen wir uns was vor. Würden jetzt viele Anhänger des Islams und deutsche Muslime würden das jetzt vehement bestreiten. Ja, ich will dir sagen, ich bin da in der Frage auch, war etwas zwiegespalten. Ich finde, dass man übrigens, ich habe es gesehen, ich finde es absolut dämlich, diesen Film, absolut dämlich. Kann und sein, aber der eigentliche Skandal ist nicht der Film, sondern die weltweite Reaktion auf dieses dämliche Machwerk. Absolut. Ich finde, dass man das natürlich dass man das zeigen darf, weiter im Internet, dass das nicht verboten werden soll. Aber ich bin für ein Verbot einer öffentlichen Aufführung in Berlin. Ich möchte nicht da auch noch diesen Rechten noch ein bisschen helfen, dass die das instrumentalisieren können. Und ich möchte auch nicht Gewaltexzesse in Berlin haben. Natürlich ist die Meinungsfreiheit ein extrem hohes Gut. Aber vielleicht gibt es Situationen, wo man aus Klugheit vielleicht mal einen Schritt zurückgehen sollte. Aber ich weiß, geht's quer durch die Republik. Viele sagen, das ist Meinungsfreiheit, das müssen alle aushalten können, und das sagst du ja auch. Nee, also ich muss dazu sagen, Domian, ich bin also Christ, bin Evangele, und ich habe mich daran erinnert, wie da vor 30 Jahren das Leben des Brian war. Also wir sind keine radikalen Christen in Amerika hingegangen und haben die englische Botschaft angezündet, weil, also das war ja auch ein extremer Film. Für Christen war das schon mal nicht so einfach. Mhm. Aber man kann auch einfach darüber lachen und sagen, was soll's, und das nicht so ernst nehmen alles, nicht? Diese Fanatismus, der da in den Ländern ist. Und ich sehe die Gefahr halt auch auf kurz oder lang, dann ist auch zu Konflikten in Deutschland kommen. Bis jetzt gab es ja noch keine großen Anschläge, aber vor kurzem lief auch schon mal, dass das Bundeskriminalamt da gewarnt hatte, dass da Planungen sind und so weiter. Also wir sollten nicht denken, dass wir in dem Konflikt jetzt außen vor bleiben, freigeverhalten, sag ich mal. Macht dir das denn nicht auch ein bisschen Bauchschmerzen, dass jetzt gerade diese extrem rechte Gruppierung pro Deutschland diesen Film und dieses ganze Thema instrumentalisieren will und letztendlich das Hetze Öl ins Feuer gießen möchte? Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Also ich bin absolut nicht rechts, also gar nicht. Mhm. Also es ist ein schwieriges Thema und das wird uns jetzt die nächste Zeit noch beschäftigen. Ja. Je nachdem, was auch noch in den arabischen Ländern passiert. Mhm. Ich wollte sowieso mal sagen, Domian, dass ich eigentlich finde, dass in deiner Sendung viel zu wenig mal politische Sachen besprochen werden. vielleicht sollte man dann einmal in der Woche einen Themenabend machen, wo es halt um Politik geht, weil der Bürger hat ja eigentlich wenig Möglichkeiten, sich auch mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder so zu äußern. Uwe, das liegt natürlich an euch, wenn ihr hier nicht anruft zu politischen Themen. Du hast es ja jetzt sofort gemacht und wir haben dich ja auch drangenommen sofort. Ja, finde ich super. Ich mache das sehr gerne. Ich bin politisch sehr interessiert, das wisst ihr. Und wenn große politische Themen da sind, werden wir das natürlich, greifen wir das gerne ja in der Sendung auf. Ich bin sicher, dass heute in der Sendung auch noch andere Meinungsäußerungen zu dieser Thematik Mohammed-Film kommen. Ja. Also ich sag mal so, alleine, also nur wenn ich jetzt die Demokratie wehrhaft verteidigen will, muss ich den Film eigentlich zeigen. Ansonsten kusche ich vor dem Islam. Genau, das ist eine Position, die Grünen auch haben, die SPD hat, die Linke haben. Ja gut, Claudia Roth hat heute zum Beispiel auch gesagt, sollen sie das aufführen, dann sollen halt die Demokraten da hinkommen und ihre Meinung äußern. Das finde ich zum Beispiel auch gar nicht verkehrt. Ja, das finde ich auch ein schöner und frommer Wunsch. Aber wenn der Mob da tobt, ich möchte nicht deswegen so einen Drissfilm in Berlin ist zu Todesfällen. Ja, gut. Weißt du, das ist meine Sorge. Ja, das stimmt. Aber auf Dauer, Domian, wird sich da nicht vermeiden lassen, dass es auch hier zu Terroranschlägen kommen wird. Da bin ich mir fast sicher. Wir wollen es nicht hoffen. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung, Uwe. Okay, danke, dass ich angekommen bin. Alles Gute, Domian. Tschüss. Toll, danke, ciao. Tschüss. Jo. 0800 220 50 50, hier ist Gisela. Gisela ist 60. Hallo Gisela. Ja, ich bin 60. Du bist 60, das ist schön. Das ist nicht schön. Ach. Bist du nicht gerne 60? Nee, ich bin nicht gerne 60. Wärst du lieber jünger? Ja, ich fühle mich jünger. Ist ja auch egal. Ja. Außerdem, was der Uwe gerade gesagt hat, das zu dem Thema, finde ich auch total in Ordnung. Und ich denke auch, dass der Islam hier sich so ausbreitet, dass wir immer noch diese Sache von Hitler vom Zweiten Weltkrieg verbinden müssen und dass das immer an Deutschland festgemacht wird. Und das finde ich nicht in Ordnung. Die machen mit uns, was sie wollen und die kriegen auch bei uns, was sie wollen und das finde ich nicht in Ordnung. Aber das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Ja, aber ich bin immer so vorsichtig über so pauschalen Verurteilungen. Also heute, was mich heute beeindruckt hat, der Zentralratsvorsitzende, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Muslime in Deutschland, hat sich in den Tagesthemen geäußert und der hat sich auch vehement distanziert von den Gewaltausschreitungen, die dieser Film verursacht haben. Das fand ich schon mal sehr gut und es hat mich gefreut, weil er damit auch im Inland deeskaliert. Aber natürlich hast du recht, dass man in gewissen Sachen schon, also zum Beispiel gerade das Thema des Lebens des Brian fiel als Thema. Wenn es einen Film gäbe, wo Mohammed so dargestellt wird, wie das im Leben des Brian dargestellt wird, wo es um die Person Jesu geht, hätten wir natürlich auch große Probleme. Und dann hätten wir das große Problem, dass es wäre ein satirisches Kunstwerk. Was machen wir damit? Ja, aber wir sind nicht so fanatisch. Ja, ja. Okay. Das ist das Problem. Und die versuchen hier, ich meine, ich bin nicht gegen Islam oder so, die können sich hier, können hier leben, wie sie wollen, aber die müssen uns auch leben lassen dürfen. Das passiert manchmal hier in Deutschland nicht mehr. Ja. Aber weißt du, das Schlimme ist, dass ich sag mal, eine Zahl von 90-95% der in Deutschland lebenden Muslime friedliche, ordentliche Leute sind. Nee, also 95% glaube ich nicht. Nein. Oh, meinst du weniger? Ja, glaube ich ganz bestimmt. Vielleicht fallen die anderen einfach nur so auf, die Randale machen. Die nehmen sich schon sehr viel heraus, also muss ich echt sagen. Okay, das ist also deine Meinung. Ich wohne hier in Erkenschwick und da wohnen ganz viele und es ist schon extrem. So, mein Problem ist eigentlich, warum ich angerufen habe. Ich habe mich lange überlegt, ob ich dich überhaupt anrufe. Mhm. Mein Vater ist am 1.6. gestorben und ich habe, glaube ich, zu meinen Eltern ein verkorkstes Verhalten. Ich habe meinen Vater 7 Jahre gepflegt. Ja. Er war 20 Jahre, sag ich mal, demenzkrank. 20 Jahre? Ja. Und du hast die 20 Jahre ihn auch begleitet, inklusive... Begleitet, ja. Ja, und dann 7 Jahre Vollpflege. Ja, und dann die 7 Jahre Vollpflege und meine Mutter mit. Und meine Mutter wird jetzt mittlerweile auch aufgrund ihres Alters, die ist jetzt 82, wird sie auch dement, ja, sehr stark dement, die vergisst und sie kriegt einiges gar nicht mehr gehackt. Und ich denke mal auch durch den Tod meines Vaters. Mhm. Und das Problem, was ich habe im Moment, ist eigentlich, dass mein Vater mir in Träumen erscheint und sagt, es ist Folgendes gewesen. Ich habe ihn, wie gesagt, gepflegt, der hat eine Magensonde gehabt, mhm, und ist über Sonnenkost ernährt worden. Mhm. Und die Magensonde hat dann nicht mehr richtig gelegen. Und dann habe ich den am 1.6., also am Montag auf jeden Fall, ich kriege das Datum jetzt nicht mehr geregelt, habe ich ihn ins Krankenhaus gebracht, weil er eine Bauchfellentzündung bekommen hätte, weil die Magensonde nicht mehr liegt. Kurze Zwischenfrage, war er klar bei Verstand? Ja, ja, klar, ja. Klar. Naja, wusste ich ja nicht. Der war da, ja, doch. Okay, ins Krankenhaus, weil die Bauchfellentzündung. Ins Krankenhaus, weil die Magensonde, ich habe das mit dem Arzt gesagt. Ich bin, wie gesagt, Krankenschwester, ich kenne mich da so ein bisschen mit aus. Mhm. So, da kam dann auch so ein ganz giftiges Sekret aus der Magensonde raus, ist ja auch egal. Und dann habe ich ihn reingebracht und dann ist er, musste die Magensonde gewechselt werden und ist dann an diesem, ja, Eingriff gestorben. Mhm. Und mein Vater erscheint mir jedes Mal in den Träumen und sagt mir, du, ich hätte ihn umgebracht. Und ich komme jetzt, ich gehe danach. Und mir geht das im Moment total schlecht. Verstehe. Aufgrund dieser Träume. Hast du denn ein schlechtes Gewissen, dass du was falsch gemacht hast? Ja, habe ich. Ich hab ein schlechtes Gewissen. Weil du das übersehen hast, mit, dass die Sonne nicht richtig funktioniert. Nein, ich habe eigentlich mir vorgenommen, bei meinem Vater durch seine Demenz eigentlich hier hätte sterben müssen. Mhm. Und damit komme ich nicht klar. Ach so, und alle Ärzte haben mir auch gesagt, es ist okay, aber ich komme damit einfach nicht klar. Also dein schlechtes Gewissen beruht darauf, dass du ihn nicht hast zu Hause sterben lassen können. Richtig. Nicht richtig. Auf das, dass da irgendwas schiefgelaufen ist mit dieser Magensonde. Darum geht es gar nicht. Nein. Ah, verstehe. Und ich wobei man ja jetzt sagen kann, das war ja ein notwendiges Übel, dass das gemacht werden musste mit der Magensonde. Ja. Und dann in diesem Zusammenhang ist er zufällig im Krankenhaus gestorben. Ja. So. Es hätte ja sein können, dass er wieder nach Hause zurückverlegt wird. Ja. Also war es Schicksal. Ja, ist Schicksal, aber ich komme da trotzdem nicht mit klar. Was hättest du denn tun können? Hat sich das denn, als er im Krankenhaus war, abgezeichnet, dass er dann schnell versterben wird? Nein. Das heißt, dich und euch hat es noch überrascht, dass er im Krankenhaus gestorben ist? Ja, ja. Das heißt, du hättest auch gar nicht ganz schnell noch intervenieren können und sagen, ich will ihn schnell nach Hause holen zum Sterben. Nein. Selbst das nicht. Habe ich ja auch mit der Ärztin geredet und die hat gesagt, er muss doch einen Tag in der Klinik bleiben. Mhm. Damit die kontrollieren können, ob er überhaupt die Flüssigkeit und die Sonnenkost annimmt. Aber dann, Gisela, kannst du dir ja objektiv gesehen überhaupt keinen Vorwurf machen. Du hast doch alles richtig gemacht. Warum sind denn dann die Träume? Ja, weil das Gehirn irrational funktioniert. Du hast wahrscheinlich dein ganzes Leben lang gedacht, oder die ganze letzte Zeit gedacht, dass du ihm diesen Wunsch erfüllen möchtest, dass er zu Hause stirbt. Und nun ist es so nicht gekommen. Und da macht man sich, weißt du, es gibt ja die verrückten Sachen, wo Leute sich Vorwürfe machen, wo sie objektiv keine Schuld haben. Mhm. Selbst Frauen, die vergewaltigt werden, machen sich noch einen Vorwurf und sie tragen überhaupt keine Schuld. Also objektiv gesehen hast du keine Schuld. Das kann ich jetzt erstmal als Außenstehender sagen. Ich würde es dir auch sagen, wenn es anders wäre. Hätte ich dir auch gesagt, naja, du hättest ihn ja schnell nach Hause holen können, irgendwie so. Nee, hätte aber nicht funktioniert. Hätte nicht funktioniert. Ich habe mit der Ärztin gesprochen. Wir waren ja auch noch Donnerstag, der ist Freitag verstorben. Und Donnerstag war ich noch im Krankenhaus gewesen. Und da hat die Ärztin mir auch gesagt, wir müssen, wie gesagt, erstmal kontrollieren, wie das mit der Magensonde läuft. Ne? Wer, mit wem redest du darüber? Und wer kommentiert dir? Mit keinem. Mit keinem? Nein. Gibt es, du hast keinen Mann? Nein, ich bin allein. Gibt es Kinder? Ich habe zwei Kinder, ja, aber die wollen davon nichts wissen. Ach so, das heißt, du machst das alles mit dir alleine aus? Ja, ja. Ah, verstehe. Das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht gut. Und deswegen habe ich jetzt auch angerufen. Ja, es ist vielleicht gut, das einmal mal so ausgesprochen zu haben und auch vielleicht dann vor allen Dingen noch mit einem ganz neutralen Menschen darüber zu sprechen. Ja. Also ich sag's nochmal, von der Objektivität her, von der objektiven Lage her, trägst du nicht ein Prozent Schuld, null, ja. 0%. Ich würde, wie oft träumst du das? Fast jede Nacht. Jede Nacht. Mhm. Vielleicht wäre es gut, wenn du für diese Sache nicht eine große Therapie machen willst, aber mal eine Beratungsstelle aufsuchen würdest. Eine Trauerberatungsstelle. Ich habe schon eine Psychotherapie, aber die Psychotherapeutin, die hat jetzt Urlaub gehabt und ich habe jetzt nächste Woche am 25. habe ich einen Termin. Ah, ja. Das ist gut. Dann kannst du es da ja auch nochmal besprechen. Ja. Und ich glaube, dann kommt noch dazu, was mich ganz stark belastet, meine Eltern, das kommt jetzt nur im Nachhinein, weil ich komme zu dieser Trauer und dem Ganzen komme ich gar nicht. Meine Eltern hatten ein Haus, das wurde verkauft. Und mein Vater ich war die Betreuerin von meinem Vater aufgrund seiner Demenz. Und meine Brüder, ich habe noch zwei davon. So, und die glauben mir nicht, dass ich das, also dieses Finanzwesen richtig verwaltet habe. Ach so. Das heißt, da gibt es noch vor, gibt es Streitereien zwischen den Kindern jetzt. Ja. Und die misstrauen dir und missgönnen dir. Richtig. Ah, ja. Das ist natürlich auch sehr belastend. Ja. Und das kommt noch alles so dazu. Verstehe. Und die Pflege der Mutter. Und die Pflege der Mutter. Meine Mutter ist nach dem Tod meines Vaters so abgedriftet, das geht überhaupt nicht mehr. Geht gar nicht. Also bist du eine sehr belastete Frau. Ja. Das glaube ich. So, nächste Woche bist du bei deiner Psychotherapeutin, das ist gut. Da musst du das alles nochmal ansprechen, auch die Sache mit dem Bruder. Und jetzt gebe ich dir nochmal meine Psychologin. Ja. Für ein auffangendes Gespräch und vielleicht hat sie noch eine Idee, wie du noch schneller da vielleicht von diesen Träumen wegkommst. Ja. Gisela, du legst bitte auf und Christina, so heißt meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Die ruft mich auf jeden Fall zurück. Die ruft dich auf jeden Fall zurück, du musst nur auflegen. Ja, alles klar. Okay. Von Herzen alles Gute und viel Kraft. Ja, danke. Ne? Tschüss. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, diese Woche ist ja auch wieder Thema angesagt und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist die Themennacht bei uns und das Thema diese Woche heißt durch eigene Schuld behindert. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen schweren Unfall verursacht haben, die sich das Leben nehmen wollten oder die sich aus Versehen selbst verletzt haben und deshalb jetzt behindert sind. Wenn das auf euch zutrifft oder etwas Ähnliches auf euch zutrifft und ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch doch schon mal per Mail an domian@wdr.de. Das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch eigene Schuld behindert. domian@wdr.de. So, und jetzt weiter mit der freien Themennacht heute und ich bin verbunden mit Dilva, 24, guten Morgen. Hi Domian. Dilva, ich grüße dich. Was ist das für ein Name? Woher kommt der? Dilva, also da stand nicht eigentlich die Mütter. Der Name kommt aus der Türkei, aber den Ursprung hat er woanders. Ah, und was hat er für eine Bedeutung? Die Schöne. Die Schöne? Ja. Wie toll, ich spreche mit der Schönen. Ja, Geschmackssache, aber okay. Dilva, auf jeden Fall schön, dass du angerufen hast. Um was geht's? Es geht eigentlich um das Thema, was der erste Anrufer auch schon angeschnitten hat, also um diesen sogenannten Mohammed-Film. Ah ja. Und eigentlich mehr die Reaktion auf diesen Film, aber seitens in der westlichen Kultur, jetzt nicht in islamischen Ländern, sondern eigentlich prima aus Deutschland. Mhm. Und zwar also die Reaktion, die ich jetzt so mitbekommen habe, ob es jetzt irgendwelche Kommentare bei Facebook gewesen sind. Du hast ja das Thema heute auch bei Facebook angeschnitten. Genau, ja. Und da habe ich eigentlich das Gefühl, dass die Leute hier, die fordern, diesen Film öffentlich zu zeigen, es nicht wirklich wollen, weil es ein Akt der Demokratie wäre oder die sogenannte Meinungsfreiheit, sondern eigentlich, dass die Intention zum Teil wirklich ist, Muslime zu schikanieren beziehungsweise noch mehr zu provozieren. Nein, glaube ich nicht. Nein. Also das ist irgendwie das, was... Also, nein. Weißt du, wirklich, zum Beispiel die Grünen... Ich setze das jetzt auch nicht ein vor. Nee. Also um Gottes Willen, wo ist das nicht? Bist du Muslima? Ja, bin ich. Weißt du, die Grünen zum Beispiel sind auch dafür, dass man diesen Film öffentlich zeigt. Ja. Und den Grünen kann man nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie die Meinung schüren wollen, dass Muslime schlecht sind und da ein schlechtes Licht drauf werfen wollen. Wirklich nicht, das glaube ich nicht. Nein. Aber mich interessiert jetzt deine Meinung. Du bist Muslima, bist du gläubige Muslima? Ja, bin ich. So, das ist ja nun, jetzt bin ich interessiert daran, was du sagst. Erstmal, hast du einen Ausschnitt aus diesem Film gesehen? Eigentlich nur das, was man im Fernsehen mal kurz gezeigt hat. Also es waren wirklich ein paar Sekundenausschnitte, aber mehr auch nicht. Geh doch mal ins Netz und guck's dir an. Man kann ja so Ausschnitte bis 10 Minuten gucken. Okay. Ja, ich... Nur ich sag dir gleich, er ist widerlich und bescheuert, der Film. Ja, das will ich auch nicht, weil ich schon ein paar Artikel über diesen Film halt gelesen habe. Mhm. Und ich persönlich will den Film jetzt nicht gucken, das muss ich auch nicht. Nö. Und ich finde aber, dass der Film halt nicht komplett verboten werden sollte. Das auf gar keinen Fall. Also, das wollte ich dich fragen, ja. Nein, also der Meinung bin ich überhaupt nicht, weil das wäre wirklich... da schneidet man wirklich schon die Meinungsfreiheit rein. Und jeder, der diesen Film sehen möchte, sollte ihn sich auch angucken können. Bist du denn auch das dafür, dass er aufgeführt wird in Berlin, öffentlich in einem Raum? Das ist es ja, wo ich halt gegen spreche. Ja, ich auch. Beziehungsweise wo ich den Leuten dann auch wirklich unterstelle, die das fordern, dass sie es auch wirklich nur wollen, um Muslime zu schikanieren. Das ist ja eigentlich das, was ich meinte. Da hast du recht. In dem Fall ja. Die das fordern in Berlin, machen wollen. Die wollen hetzen. Das sind Rechte. Genau. Ja, da hast du recht. Da hast du völlig recht. Ja, das ist ja das, was ich meine. Aber die meisten sagen dann halt, nein, ich bin jetzt nicht rechts und ich habe auch nichts gegen Muslime, aber wir leben in einer Demokratie und das ist die Meinungsfreiheit bei uns in Deutschland. Wo würden wir hinkommen, wenn wir diesen Film jetzt nicht öffentlich zeigen? Und dann denke ich mir, mein Gott, ich meine, okay, die Reaktion in den muslimischen Ländern, das halte ich überhaupt nicht gut. Wirklich, da sind viele Menschen zum Opfer gefallen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist außerhalb jeglicher Diskussion. Ja, selbst wenn ein religiöser Führer beleidigt wird, rechtfertigt das in keinster Weise Gewaltausschreitungen. Genau, heute ja auch. Also, irgendein Moslem sagte heute im Fernsehen, ich weiß gar nicht, wer es war, dass das so wieder auch das Gebot der Liebe im Islam ist, sich so zu verhalten. Das ist ja auch, ich meine, okay, man kann sich drüber aufregen, wirklich, man muss es ja nicht gutheißen, was in diesem Film passiert, so wie der Prophet halt dargestellt wird, aber ich meine, ich bin auch Muslima, diesen Film gibt es jetzt, aber ich renne jetzt nicht irgendwie mit Fackeln auf die Straße oder mit Steinen und bewerfe Andersdenken, auf gar keinen Fall, so ist es nicht, aber kennst du diesen etwas älteren großen Film, Spielfilm Das Leben des Brian? Haben mir viele von erzählt, aber den habe ich auch nicht geguckt. Ja. Okay, dann können wir da nicht drüber reden. Aber mir wurde erzählt, dass dort Jesus irgendwie in sehr satirischer Form dargestellt würde. Und meine Sorge wäre, wenn es jetzt da ein Adäquat zum Mohammed gäbe, wäre auch wieder die Hölle los. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ja klar, aber zu diesem Film Das Leben des Brian, das finde ich zum Beispiel persönlich auch nicht gut. Diesen Film würde ich mir auch nie angucken, weil Jesus ja auch ein Prophet im Islam ist. Mhm. Und ich finde Satire okay, jeder kann wirklich seine Meinung äußern. Dieser Regisseur hat ja diesen Film gedreht, okay, das ist seine Meinung dazu. Aber ich würde mir sowas nie angucken wollen. Ich werde halt, weil ich diesen Glauben habe und weil ich finde, dass, also aus meiner Sicht heraus, dass man Propheten irgendwie, egal ob es jetzt Jesus, Mohammed oder Moses ist, nicht irgendwie so verunglimpfen sollte. Ich glaube, dass die Propheten über solche Dinge schmunzeln, wenn sie zum Schmunzeln sind und niemals zur Gewalt aufrufen würden als Gegenreaktion. Nein, ich finde, das muss man auch gar nicht... darüber muss man auch irgendwie gar nicht, finde ich, großartig diskutieren, weil jeder Mensch mit einem, also jeder mit etwas gesunden Menschenverstand weiß, es hat nichts mehr mit dem Islam zu tun. Weil diese Reaktion, die fand ich einfach nur wirklich zum Teil barbarisch. Also furchtbar, erschreckend. Ja. Du bist eine junge Muslima, bist du Deutsche, hast du eine deutsche Staatsbürgerschaft? Ja. Ja, super. Wie ist denn so die Stimmung so unter deinen Freunden und Freundinnen? Zu diesem Thema. Also ich muss eigentlich ehrlich sagen, dass in meinem Bekanntenkreis, in meinem Umfeld diesem Film kaum Beachtung geschenkt wird. Das ist ja auch interessant. Ein Thema in der Politik und im Fernsehen und Radio und vielleicht... So viele haben davon gehört, also auch in meiner Familie. Mein Vater hat mir das irgendwie, der kam schon vor ein paar Tagen an und meinte, ja, hier ist mir schon mal von diesem Film gehört. Ich so, nie, keine Ahnung. Und da war diese Debatte aber noch nicht so breit getreten worden in der Öffentlichkeit. Ja. Und ich meine, mein Gott, meine Eltern, die sagen jetzt auch, dieser Film, okay, da werden jetzt unschöne Sachen über den Propheten gesagt oder er wird jetzt halt unschön dargestellt. Aber ich finde ja, dass jede große Religion, ob das nun Christen oder Muslime sind, auch Verunglimpfungen aushalten muss. Und das tut auch der Religion nichts, tut der Religion auch nichts an und nichts weh. Ja. und dass man, dass auch jeder weise, gläubige Mensch da mit Gelassenheit dieser Sache gegenüberstehen sollte. Finde ich auch. Also wie gesagt, jeder kann gern seine Meinung dazu äußern, auch was jetzt die Satire anbelangt. Ich finde das nicht schlimm. Also ich persönlich finde das nicht schlimm, aber ich selbst würde mir das halt nicht angucken wollen. Hoffen wir, dass die Sache sich irgendwie doch gütlich löst noch und dass es nicht zur Ausschaltung in Deutschland käme. Denn das würde auch weiterhin ein schlechtes Licht auf die friedlichen, in Deutschland lebenden Muslime werfen. Das ist ja leider der Rattenschwanz, der da dran hängt. Ja, letztendlich sind diese Radikalen sind ja schuld daran, dass der Islam so einen schweren Stand in Deutschland hat, vom Ansehen her. Und allein die Reaktion auf diesen Film zeigt ja eigentlich das, was der Regisseur beweisen wollte. Dieser Regisseur war ein Irrer. Ja, aber ich meine, er hat ja eine Intention, um diesen Film zu drehen. Ja, ja. Und ich meine, die Message ist klar angekommen. Und diese Menschen, die halt diese Anschläge auf diese Botschaften des Weiteren verübt haben, haben eigentlich nur das gezeigt, was in der Öffentlichkeit halt darstellen wollte. Und das finde ich ein bisschen schade, weil da zeigt man halt diese paar, ich nenne die jetzt mal Freaks, weil für mich sind das einfach keine Gläubigen, weil ein Mensch, der an Gott glaubt, mordet einfach nicht. Ich finde das halt ein bisschen schade, weil dann wirklich Anhänger, also über 1 Milliarde Anhänger einer Weltreligion, dann in seinem Topf gesteckt werden. Und das finde ich ein bisschen traurig. Das Schlimme ist nur, dass diese kleine irre Minderheit so aktiv ist. Ja. Weltweit so aktiv ist. Das ist das Traurige und das Schlimme. Auch wie Fegefeuer, dass sich das dann halt verbreitet, ist ein bisschen. Ja, ja, genau. Also ich finde es traurig. Dilva, du Schöne. Schön, dass du angerufen hast. Danke für deine Meinungsäußerung. Ja, ich freue mich, dass ich durchbekommen bin. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1.26 Uhr haben wir. Und wir machen weiter mit Ika. Ika ist 50. Hallo Ika. Ja, hallo. Hallo Ika. Und was geht's bei dir? Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ich das vorher höre, Religion ist heilbar. Was? Religion ist heilbar? Habe ich mal irgendwo gelesen. Religion ist heilbar? Ja. Das ist aber ein despektierlicher Ausspruch über Gläubige. Egal. Bei mir geht's um was ganz anderes. Ich fühle mich schlecht, weil es meinem Mann schlecht geht. Und meinem Mann geht es schlecht, weil er ohne mich nicht leben kann. Und ich eigentlich schon seit 10 Jahren, ich bin jetzt 19 Jahre mit ihm zusammen. Mhm. Warum? Seit 10 Jahren irgendwie denke, ja, das genügt mir nicht. Ich will eigentlich doch weg und lieber alleine leben. Seit 10 Jahren denkst du das? Mhm. Boah. Habt ihr Kinder? Gemeinsame nicht. Ich hatte damals aus meiner ersten Ehe 2 Kinder mit in die Beziehung gebracht und es war auch alles prima. Warum geht es ihm denn schlecht? Weil er ohne mich nicht leben kann. Aber du bist ja da. Ja, aber ich will nicht mit ihm leben. Und das merkt er, das weiß er. Das sagst du ihm. Lass ich ihn oft spüren, so, ja. Sagst du es ihm? Klar. Oder bist du einfach? Ich habe ihm vor 2 Jahren, war das ein bisschen akut. Da waren wir auch so ein bisschen, ich war in Therapie und dann habe ich ihn mit dazu genommen und so. Es waren ein paar Stunden. Und für mich war immer klar, also ich bleibe bei dir, weil du mir leid tust. Weil du bist ein lieber Mensch. Das ist aber schlimm. Du hast es nicht verdient, dass ich dich jetzt hier so stehen und sitzen lasse. Ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres als Grundlage einer Beziehung als Mitleid. Mitleid ist genau das richtige Wort. Der Killer für jede Beziehung. Ich fühle mich aber so schlecht. Bitte? Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle, dass ich so überheblich bin und so. Ich habe auf meinem Nachtschrank das Buch Liebe dich selbst und du kannst heiraten, wen du willst. Und da lese ich immer mal wieder drin. Und dann denke ich, beziehe immer alle Schuld auf mich. Ja. Aber der Punkt, warum ich heute anrufe, ich wollte schon damals anrufen, mir läuft die Zeit davon. Also mein Mann ist 12 Jahre älter. Und jetzt sag mir mal, wenn ich das jetzt vergesse, warum willst du denn mit deinem Mann nicht mehr zusammen sein? Weil, ja, er hängt an mir und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nur weil er an dir hängt? Mich. Welche? Er wacht? Er was? Er ist für mich keine, also ich schaue nicht zu ihm in Augenhöhe, sondern herab. Du verachtest ihn? Nee, verachten nicht. Aber du hast keinen Respekt vor ihm? Respekt. Ja, lassen wir das. Er bietet mir keinen, also, Es ist niemand, also, mit dem du auf Augenhöhe... Ich muss mich manchmal fremdschämen. Und er ist für mich nicht... Er fordert mich nicht heraus. Mhm. Ich werde nur gebraucht. Was für ein Gefühl? Immer nur gebraucht. Ich werde mein ganzes Leben nur gebraucht. Und ich habe einfach irgendwie... Ich bin müde, immer nur gebraucht zu werden. Ich will mich mal selber brauchen. So. Was fühlst du denn für ihn, außer Mitleid? Ja. Es tut dir leid, okay, ja. Das ist Mitleid. Ja, weiter nichts. Weiter nichts? Ja, tut mir leid, ja. Geht ihr noch zärtlich miteinander um? Ja, ja. Ja. Das war ja auch... Also, aber das tust du doch nicht gerne dann, oder? Na, das ist immer mal abwechselnd. Man ist ja auch mit 50, geht es ja immer auf und ab. Und zärtlich mal so heißt? Und mal so, das ist mal toll. Also eigentlich fühlen wir eigentlich, oder ja, eigentlich ist auch so ein blödes Wort. Wir führen normalerweise eine total normale Ehe und eine total schöne Ehe auch. Und jeder, der uns kennt, würde jetzt hier sagen, hä? Das seid doch nicht ihr. Ne? Also nach außen sieht das alles toll aus. Das Problem, warum ich eigentlich jetzt anrufe, ist, dass ich vor einer Woche entdeckt habe, dass er seit 2 Monaten eine Beziehung hat. Er hat das abgestritten, als ich ihm gesagt habe, vorige Woche. Nee, jetzt am vergangenen Samstag. Und hat es so lange abgestritten, bis ich ihm schwarz auf weiß gezeigt habe, also E-Mail, SMS und so. Und jetzt dreht er den Spieß um und sagt, ja, du hast ja nur drauf gewartet. Und mir ist natürlich klar, dass wenn jemand offen ist für eine Fremde, für Fremde, Liebesschwüre, dass ich natürlich auch meinen Anteil daran habe. Ja, vielleicht hast du ja auch drauf gewartet. Na klar. Ich würde ja froh sein, wenn er die Frau nehmen würde und frei wäre. Weil du zu feige bist, dich zu entscheiden. Ja. Und seit 10 Jahren zu feige bist. Ja. Warum bist du zu feige? Weil er von mir abhängig ist. Ja. Finanziell. Gut, das lässt sich bestimmt regeln. Ich glaube, solche Sachen... Er sagt, er liebt mich. Mich lieb, hat er gesagt. Und okay, aber du... Er will nicht ohne mich leben. Okay, das sind ja alles Gründe, die um ihn gehen, aber... Wir reden ja über dich. Mhm. Mir geht's schlecht. Dir geht's schlecht? Du bist seit 10 Jahren unglücklich, du fühlst dich... Ich fühle mich gebremst, absolut nur ausgebremst. Ich glaube, du führst ein sehr unglückliches Leben. Absolut. Seid ihr beiden körperlich gesund? Mit Einschränkungen. Mit Einschränkungen, aber nichts Schlimmes. Aber nicht jetzt kein Krebs oder nichts Schlimmes. Also das sind alles so Sachen, die altersentsprechend und so. Mensch, Ika, du hast schon 10 Jahre vertrödelt, glaube ich. Mhm. Vertrödel nicht noch einen Monat länger. Ich glaube ja auch, dass du Angst hast, dich vor ihm zu trennen und allein zu sein. Nein. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich habe die Wohnungen angesehen und mein Herz springt in die Höhe. Dann. Und ich sehe, dass ich eine schöne Wohnung hätte. Und ich bin ja der Taffe, ich bin ja die starke Frau. Es ist ja überhaupt kein Problem. Ich würde ihm ja sogar helfen, seine Wohnung mit einzurichten. Dann mach. Ich habe ihm auch angeboten, wir müssen uns doch nicht streiten, wir können doch einfach nur getrennt leben und trotzdem könnte ja, wenn das möglich bestimmte wäre. Dinge teilen, die wir genau. tun. Ja, ja. Ne? Aber er will das nicht. Er ist ja egal, was er will. Du er willst es aber. Ab, ja. Nee, der wird es schon schaffen. Du willst es. Hier geht es im Moment. Das tut mir so weh. Ja, aber das andere tut ja auch weh, wie du jetzt lebst. Mhm. Es ist abzuwägen, was für dich das Bessere ist. Was du mir sagst. Ich habe gehofft, hier sagt mir mal jemand, Mann, wo bleibt denn deine Nächstenliebe oder irgend sowas? Nein, das hat mit Nächstenliebe nichts zu tun. Ich predige, weiß Gott, hier nicht den Egoismus. Weiß Gott nicht. Aber ich finde es immer sehr gut, wenn man sich anständig und ehrlich verhält. Mhm. Und das tust du nicht. Du belügst dich und belügst ihn. Unter dem Vorwand, dass er dir leid tut. Mhm. Und das ist eine kranke Konstellation. Ich lüge ihn. Ja, du belügst ihn, ja klar. Er weiß das. Ja, er weiß es ja sogar, du belügst es ja. Ja, genau. Ja, und das ist natürlich letztendlich auch wieder, zeigt sich auch seine Schwäche, dass er das mitmacht. Und je näher er mir kommt, desto ekliger werde ich zu ihm. Mhm. Und das hasse ich an mir dann wieder. Mhm. Ja. Dann denke ich auch, was bin ich denn bloß für eine überhebliche... Nein, aber du hast dich ja, weil du dich in diese Situation hinein manövriert hast, deshalb reagierst du ja so. Würde jeder von uns so reagieren. Mhm. Aber die meisten hätten aufgrund ihres gesunden Menschenverstandes schon vor vielen Jahren gesagt, nee, das geht nicht mehr. natürlich, wenn man sagt, es geht nicht mehr und der andere ist von allem abhängig, mehr oder weniger, ist es immer hart. Und es tut einem auch immer leid, wenn man den Menschen noch achtet und schätzt. Genau. Aber so ist es nun mal. Also ich kann da nur dringend an dich appellieren, Ika, dass du da jetzt endlich mal eine Konsequenz in dein Leben legst. Und ich habe alle Leute hinter mir. Und es fällt mir trotzdem so schwer. Was ist denn mit seiner neuen Beziehung? Was ist da? Seiner. Seiner, ja. Na, der hat sofort Schluss gemacht und hat gesagt, das war alles nur Spaß. Ja, aber schau mal, wenn der sich schon auch auf solche Sachen einlässt, zeigt das ja auch, wie letztendlich unzufrieden Natürlich, da gebe ich mir ja die Schuld. Ja. Da gehören ja immer zwei dazu. Ja, aber wie kann man von Schuld... Er könnte sich jetzt erschießen dafür, dass er so eine Dummheit gemacht hat, weil ihm jetzt sozusagen der Boden unter den Füßen weggerissen worden ist. Wie kann man von Schuld sprechen, wenn man die Liebe zu einem Menschen verliert? Da kann man nicht von Schuld sprechen. Das ist dann so. Du kannst ihm ja noch anbieten, dass du kannst ihm ja noch irgendwelche Hilfsangebote machen von Therapeuten. Nein, von Therapeuten und so, wenn er nicht mit der Situation hinterher dann alleine klarkommt. Aber du musst jetzt auch mal einen Schritt machen. Dass du am Ende des Jahres in deiner eigenen Wohnung wohnst. Ist für dich eine wahnsinnige Vorstellung, ne? Parallel, nee, das sind genau die Vorstellungen, die ich habe. Aber wenn ich sehe, wie er leidet, dann zitter ich und mein Herz schlägt bis sonst wo und ich denke, oh, ich bin schuld. Also es ist vielleicht käme der ja besser zurecht, als du denkst. Er sagt eben nicht. Naja, er sagt. Wie alt ist er? 12 Jahre älter. Ja. 61. 61, na gut. Das kann er ja noch sein Leben selbst in die Hand nehmen. Und ja. Ist er noch berufstätig? Nee. Damit fingen die Probleme an, dass wir uns halt auf den Nerv gegangen sind. Ja. Er ist zu Hause und findet kein Ziel und definiert sich nur über mich. Also alles, was ich mache, ist toll und er hängt immer hinten dran. Ich komme mir immer vor wie so Lokomotive und habe dann immer so hinten jemand dranhängen und Eka. Komme nicht gut voran und. Also, ich sag's nochmal, du wirst nicht jünger. Du bist schon 50. 10 Jahre sind schon wahrscheinlich schlecht gelebt, sagen wir so. Immer wieder auf und ab. So, und jetzt schaffe Voraussetzungen, dass du für dich ein gutes Leben führst. Ein klares Leben führst. Mehr kann ich dir nicht sagen. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Sehr gerne. Danke dir. Tschüss. Sehr. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht's mit Jenny. Und Jenny ist 22. Hallo, Jenny. Hallo. Hallo, Jenny. Um was geht's bei dir? Es geht um mir und meinen Ex-Freund. Ja, aber die Jenny, macht mal bitte den Fernseher oder das Radio aus, den Ton. Ja, Moment. Ja, habe ich. Gut. So, es geht um dich und deinen Ex-Freund. Ja, richtig. Was ist da los? Ja, wir waren 3,5 Jahre zusammen und dann habe ich halt durch Bekannte erfahren, beziehungsweise durch meine beste Freundin, dass er mich halt mehr als ein Jahr betrogen hat. Und ich wollte das auch erst gar nicht so glauben, bis sie mir dann wirklich Verläufe gezeigt hat im Internet, die er mit seinem besten Freund geschrieben hat. Und ja, da ging es halt nicht nur über Betrügen oder Belügen, es ging halt auch um eine Geschlechtskrankheit. Die er sich eingefangen hat? Ja, angeblich. Und er wüsste wohl nicht, wie er mir das sagen sollte. Was denn für eine Geschlechtskrankheit? Es geht halt um HIV. Das ist ja nun mehr als eine Geschlechtskrankheit. Ja, richtig. Ist ja jetzt schon nichts Schönes. Ja, und dann? Ja, habe ich das halt alles gelesen, habe ihn auch noch drauf angesprochen. Er hat das dann alles abgestritten und meinte, er hätte gesagt, er hätte das geschrieben, er war betrunken und hätte das nur so gemacht. Und ja, aber ich glaube nicht, dass man sowas einfach nur so schreibt. Ihr seid ja jetzt getrennt. Seit wann seid ihr getrennt? Seit circa einer Woche, also ein bisschen länger als eine Woche. Hast du dich getrennt? Das war auch der Trennungsgrund. Hat er bis zum Schluss abgestritten, dass das unsinnig ist mit der Erkrankung? Ja. Was war denn aus dem Verlauf zu lesen? Ja, also da stand halt sowas wie, er wüsste nicht, wie er mir das sagen sollte, dass er halt Schiss hat, dass ich ihn verlasse. Was sagen sollte? Er wüsste nicht, wie er mir sagen sollte, dass er halt HIV hat. Und wie hat der Freund darauf dann per Chat reagiert? Er hat gesagt, dass er mir das doch sagen soll, dass es ja nicht ohne ist und ich mich ja auch testen lassen müsste, dass er mich vielleicht hätte angesteckt. Hast du dich denn schon testen lassen jetzt? Ich war halt beim Gesundheitsamt, aber ich muss halt noch warten. Ja, und dann muss ich halt in 12 Wochen nochmal hin. Bis zum Schluss streitet er es ab. Ja. Glaubst du ihm? Nein. Du glaubst, dass er sich in der Tat infiziert hat? Ja, weil ich glaube nicht, dass man sowas ohne Grund schreibt. Ist ja ein sehr übler Scherz, wenn man damit... Aber es gibt auch üble Scherze. Ja, aber ich weiß nicht. Er ist jetzt nicht der Mensch, der sowas einfach nur so sagen würde. Also das glaube ich nicht. Ja, man kann doch an so einem Verlauf, wenn du... Das war ein Chat zwischen ihm und dem Freund. Ja, richtig. Gut, da kann man ja... Wenn du das alles gelesen hast, dann kannst du auch sehen, gab es da... Momente, wo dann auch irgendwie noch Späße gemacht wurden in dem Chat, oder war das ein ganz sachlicher, ernster Chat? Das war schon ein sehr ernster Chat. Hast du denn in den letzten Monaten, habt ihr ungeschützt miteinander geschlafen? Ja. Ja. Hat er denn in dem Chat geschrieben, seit wann er das weiß? Nein, das hat er nicht geschrieben. Das macht dir Angst jetzt, ne? Ja, richtig. Ja, das würde mir auch Angst machen. Also ich bin, wie gesagt, sofort zum Gesundheitsamt gegangen und wir haben uns viel gestritten. Wir streiten uns immer noch. Er streitet es immer noch ab, aber ich glaube sowas halt nicht. Man schreibt sowas nicht ohne Grund. Aber er streitet nicht ab, dass er fremdgegangen ist. Doch, das streitet er auch ab. Das streitet er auch ab. Ja. Wie ist denn dann dieses Schlussmachen? Wie hat das denn funktioniert? Ganz einfach, ich habe ihm gesagt, ich glaube dir nicht und für mich hat das alles keinen Sinn und dann mal Ende. Hängt er jetzt noch an? Bitte? Bitte? Ich sage, hängt er jetzt noch an dir und will zurückkommen? Ja, also er probiert es auf jeden Fall, aber ich lasse mich halt nicht drauf ein. Also sagen wir so, ich wäre an deiner Stelle auch beunruhigt und du hast das einzige Richtige getan, was man tun kann. Du bist jetzt erstmal zum Arzt bzw. zum Gesundheitsamt gegangen. Und jetzt ist die blöde Zeit des Wartens eben angesagt, bis man definitiv was weiß. Ja. Kann man gar nichts machen. Wenn das wirklich so sein sollte und er ist HIV-positiv und er hat wirklich ungeschützt mit dir geschlafen, ist das wirklich ein mega Idiot, ein mega Arschloch. Ja. Wenn das so sein sollte. Ja, ich finde es auch nicht okay, aber... Hast du denn mit dem Freund mal gesprochen von ihm? Ja, der hat das ja meiner sehr guten Freundin geschrieben, weil er halt nicht mehr wusste, wie er damit umzugehen hat. Glaubt er es ihm? Das weiß ich nicht genau. Also er hat ihm nur die Verläufe geschrieben und hat gesagt, sie möchte mir das doch mal bitte mitteilen. Ach so, du hast mit dem noch gar nicht persönlich geredet? Nein. Nee, weil das wäre vielleicht mal nicht schlecht, wenn du mal mit ihm reden würdest, wenn das möglich ist. Ich weiß nicht, wie deine Verbindung zu dem ist. Ja, wir beide stehen jetzt nicht so gut zueinander. Ja, also verstehe. Das ist eigentlich fast gar nicht. Jenny, lass uns erstmal die Daumen drücken, dass es gut gegangen ist. Ja, das hoffe ich auch. Also selbst wenn es jetzt, was wir sehr, sehr, sehr, sehr hoffen, dass du kerngesund bist. Ja. Heißt das ja immer noch nicht, dass es nicht doch stimmen könnte bei ihm. Ja. Ne? Dann könnte es ja sein, dass du einfach Glück gehabt hast. Der Wahrheit sind wir dann immer noch nicht näher gerückt. Aber jetzt geht es... Auch nicht, wie ich das aufbringen soll. Nee, das kriegst du dann wahrscheinlich gar nicht raus. Jetzt geht es erstmal darum, dass du hoffentlich kerngesund bist. Wenn du nicht kerngesund bist, dann ist zu überlegen, was du weiter tust. Ja. Du kannst dir natürlich anzeigen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich meine, wir waren ja 3,5 Jahre zusammen. Ja. Das macht es ja dann auch nicht besser. Nee, davon verliert man den Virus nicht. Richtig. Aber dennoch wäre es ein Warnschuss an ihn, dass er nicht ungeschützten Geschlechtsverkehr mit jemandem hat, obwohl er weiß, dass er HIV-positiv ist. Aber lass uns da noch gar nicht so groß drüber reden. Lass uns erstmal hoffen und die Daumen drücken, dass es gut ausgeht und dass du gesund bist. Ja. Danny, melde dich doch bitte nochmal, wenn du das Ergebnis hast. Ja, mache ich. Ja? Melde dich per Mail, da geht's am besten. Und ich würde gerne mit dir nochmal sprechen. Ja, okay. Also ich drücke die Daumen und wünsche alles Gute. Okay. Tschüss. Super, tschüss. Tschüss. Daniela, 31. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Daniela. Um was geht's? Hallo. Ja, es geht um meinen Mann und um mich. Und der kam am, ich muss erst dazu sagen, wir haben vor 3 Jahren, war ich sehr, sehr krank. Da habe ich 2 Schlaganfälle gehabt. Mhm. Und vor ungefähr 2 Jahren bin ich fast erblindet. Mhm. Und Warum? Ich bin seit meinem 3. Lebensjahr Diabetikerin. Und ich habe in meiner Jugendzeit viel Scheiße gebaut. Mhm. Und das sind halt diese sogenannten Spätfolgen. Mhm. Und wir hatten den Prozess damals noch versucht aufzuhalten, aber dann bin ich halt sehr krank geworden und habe die Schlaganfälle gehabt. Und da war ich so abgemagert gewesen, dass mich da kein Mensch mehr unter Vollnarkose gesetzt hat. Und da ist das halt mehr oder weniger rausgezögert worden. Und dann war ich auf einmal auf dem rechten Auge komplett blind. Mhm. Und auf dem linken habe ich noch ungefähr 2,4%, also so umrisstechnisch hell und dunkel. Das ist bis heute so? Das ist bis heute so. Das wird auch nicht mehr besser. Ja. Also die Ärzte haben ja auch schon gesagt, dass es sein kann, dass ich irgendwann mal komplett im Dunkeln stehe. Mhm. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber ich könnte mich eventuell darauf einstellen. Also ich soll nicht vom Glauben abfallen, wenn es dann irgendwann mal so weit sein sollte. Also, naja, darum geht es im Endeffekt auch gar nicht. Ja. Mein Mann hat allerdings auch immer zu mir gehalten und hat auch immer gesagt, dass er nicht liegt und sowas. Und wir haben das auch immer super geschafft. Und ich bin mittlerweile auch eigentlich sehr selbstständig. Also ich habe das ja eigentlich gut weggesteckt, wenn man das so ausdrücken kann. Mhm. Aber wenn ich ihn nicht gehabt hätte, wäre ich auch nicht jetzt da, wo ich jetzt bin. Also das muss ich auch dazu sagen. Er hat mir sehr viel geholfen und war ich ihm auch dankbar darüber, habe ihm das auch immer wieder gesagt. Ja, und dann letztes, jetzt nicht vergangenes Wochenende, sondern davor die Woche, waren wir auch noch die ganze Zeit unterwegs bei Freunden und auf einer riesengroßen Kirmes und sowas. Wir hatten echt viel Spaß gehabt. Und am Mittwoch haben wir dann zusammen telefoniert. Er war erst LKW-Fahrer, war unterwegs, hatte ich ihn angerufen. Da war er schon so komisch am Telefon. Habe ich mir aber nichts bei gedacht, wo ich einfach nur dachte, boah, der hat bestimmt einen schlechten Tag. Mhm. Wenn er dann heute Abend nach Hause kommt, dann reden wir und dann, das wird schon wieder. Mhm. Weil er das öfter schon mal hatte. Ja, und dann kam er dann noch abends nach Hause. Ich war noch bei einer Freundin oben bei mir im Haus und er hatte mich dann angebimmelt, ich soll mal bitte runterkommen. Bin ich dann auch direkt und er saß dann im Wohnzimmer und ich sollte mich dann erstmal hinsetzen. Und dann fing er nur mit dem Satz an, wir haben uns doch gesagt, wir sind immer ehrlich zueinander, sag ich, ja. Und da fing das bei mir schon zu rattern im Kopf. Ja, klar. Und dann meinte er so, hör mal, pass mal auf, ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll, aber da ist vorige Woche ein Gefühl in mir hochgekommen, wo ich mit der, also einer Freundin von uns, da war er joggen, und sagt, da ist ein Gefühl in mir hochgekommen, das kann ich eigentlich nur aus unserer Anfangszeit so. Und da habe ich Angst vor gehabt. Sagt er, und bevor ich mich jetzt irgendwie richtig vergucke in die Person oder da irgendwas passiert, möchte ich mit dir da erstmal drüber reden. Sag ich dir. Und erstmal irgendwie einen Cut machen und erstmal Abstand. Will ich dir mal sagen? Er ist doch im Moment nicht da. Aber sehr anständig, dass der so schnell dir gesagt hat. Das habe ich ihm auch gesagt. Da bin ich ihm auch dankbar drüber, um Gottes Willen. Da ist gar nichts passiert zwischen den beiden. Nein, gar nichts. Ich habe auch mit der Person hier am Samstag noch gesessen und wir haben zusammen, ich habe so eine Art Mädelsabend gemacht, weil ich einfach Ablenkung brauchte. Mhm. Und da war sie auch hier und wir haben auch kein Problem miteinander. Mhm. Ich meine, das Mädel ist auch erst 19. Ach so. Also da wird auch nie was passieren. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dieses Mädel erinnert mich unheimlich an mich früher. Mhm. Also die ist genauso, so lebenslustig, immer unterwegs und keine Ahnung. Jetzt ist er seit Mittwoch. Wo ist er denn jetzt? Also Mittwoch hat er noch hier geschlafen, weil er war nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren, wo er abends dann noch mit mir gesprochen hatte. Und fand ich auch okay, bevor er nachher einen Unfall baut, das will ich ja gar nicht, um Gottes Willen. Und dann Donnerstag war er nach der Arbeit nochmal kurz hier, hat seine Sachen geholt und seitdem ist er bei einem Freund. Ich habe mit ihm bis jetzt auch nur 2-mal noch gesprochen, das war mehr oder weniger, weil da was Banktechnisches geklärt werden musste. Also er ist jetzt einfach weg, um sich mal ein bisschen gesagt, zu besinnen. Er hat gesagt, er braucht jetzt erstmal Abstand, er weiß selber nicht, was er im Moment fühlt, denkt, wie auch immer. Weiß denn dieses Mädchen, dass er solche Gefühle... Sie weiß das, ja. Aber sie hat auch direkt gesagt, da wird nie was passieren, weil sie sieht ihn mehr so als Vaterfigur. Ach so, wie alt ist er denn? Er ist 31. Naja, so viel Vater ist er auch noch nicht, aber egal. Ja, aber nee, aber weil er auch immer für alles immer einen Ratschlag hatte und man mit ihm super gut reden kann und so. Weißt du, vielleicht ist Daniela, vielleicht ist das Ganze auch das Ganze eine Folge all der Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind. Vielleicht auch ja, das sagte ein Freund zu mir auch. Ein Freund meinte, er hätte ihm wohl erzählt, dass er im Moment einfach müde ist. Dass er erschöpft ist, ja. Genau, er ist einfach im Moment erschöpft. Mhm. Er weiß selber im Moment nicht, was er fühlt, was er denkt. Ihr habt ja gemeinsam jetzt viel durchgemacht. Ja. Und er hat dir sehr zur Seite gestanden. Auf jeden Fall. Er hat viel Angst um dich gelitten und er hat viel für dich getan. Voriges Jahr lag ich noch fast im Sterben mit 27 Kilo. Da habe ich noch Blut gespuckt voriges Jahr Weihnachten. Mhm. Da hat er 24 Stunden auf der Intensivstation bei mir am Bett gesessen und hat mir den Kopf gestreichelt. So, da kannst du ja sehen, was das Energie für ihn gekostet hat. Er sagte zu mir auch, ich liebe dich zwar noch, aber im Moment irgendwie wie nur wie so eine Schwester. Mhm. Vielleicht ich meine, dass ist er in den letzten Monaten nicht so lief, wie es sein sollte, das war mir auch klar. Wie geht es dir denn gesundheitlich? Ich habe darauf angesprochen, aber da konnte mir keine Antwort geben. Wie geht es dir denn gesundheitlich zurzeit? Im Moment eigentlich relativ gut. Ja. Also ich fange jetzt auch demnächst mit meinem Blindentraining an, dass ich mich selbstständig wieder auf der Straße bewegen kann, weil ich brauchte immer jemanden in der letzten Zeit, der mich ans Händchen nimmt. Vielleicht ist das, was passiert ist, gar nicht mal ein Zeichen, dass er sich nur unbedingt in jemand anderen vergucken wollte, sondern ein Ausdruck gesagt. Seiner großen Erschöpfung und vielleicht auch ein Ausdruck der Sehnsucht mal nach etwas Unbeschwertheit. Ja, das hat meine Mutter mir auch gesagt, sagt er, dieses Unbeschwerte, was bei euch in der Beziehung war, das ist ja gar nicht mehr. Mhm. Kann ja auch, die letzten Jahre war da gar keine Zeit für irgendwie. Und ich war immer nur am Kämpfen und er sagt da auch, ich kann die Dani nicht da liegen sehen, wenn sie immer schlechter geht, ich kann ihr nicht helfen. Mhm. Und er sagte auch zu mir, er war gestern noch mal kurz da, weil wir noch was zu erledigen hatten, da sagte er mir auch, sagt er, Dani, ganz ehrlich, du hast auch irgendwie nie was wirklich getan. Sag ich, ja, ich weiß das. Sag ich, aber du hast mir immer das Gefühl gegeben, wir schaffen das so. Wie meinte er, du hast nie etwas wirklich getan? Ja, ich habe auch schon die Überlegung gehabt, damals zu einem Psychologen zu gehen. Ach so. Aber da habe ich dann wieder gemerkt, boah, nee, er ist für mich da, das schaffen wir auch so. Ah. Aber ich glaube, ich habe den dann unterbewusst, habe ich ihn zu sehr gefordert und habe mich zu sehr auf ihn verlassen. Vorschlag, ich mache dir einen Vorschlag. Aber er hat mir nie was gesagt. Das finde ich. Er sagt ja auch, er weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Mhm. Er wird jetzt erstmal, er hat auch gesagt, er hat jetzt das Wochenende mehr oder weniger genossen, weil er keine Verpflichtungen hatte. Mhm. Einfach mal in den Tag reinleben. Ist auch gut so. Habe ich ihm auch gesagt. Lass ihn mal ein bisschen laufen und in Ruhe. Aber was ich dir vorschlagen möchte, oder dringend raten möchte sogar, das war ja nur ein Wink mit dem Zaunpfahl, was er da gesagt hat und wie er sich geäußert hat. Ja. Suche du dir doch so schnell wie möglich einen Therapeuten. Und sag ihm das auch. Sag ihm auch, dass da viel passiert ist in letzter Zeit und dass du jetzt auch mal von einem Außenstehenden auch einfach ein bisschen Hilfe haben möchtest und dass er sieht, dass du auch was aktiv tust. Vielleicht ein guter Freund von mir meinte auch, ich soll gucken, dass ich jetzt lerne, mich selber auch wieder zu lieben und so. Mhm. Und ihm das, er kriegt das schon irgendwie mit, weil wir auch den gleichen Freundeskreis haben. Vielleicht beeindruckst du ihn mit so etwas sehr, dass es ihm viel leichter fällt. Das hat er auch gesagt. Ja, mach es. Ja, ich habe ja schon am Samstag angefangen. Ich habe mir schon die Haare wieder neu färben lassen. Ich wollte mir jetzt in der nächsten Woche, morgen gehe ich mit der Freundin einkaufen und sowas alles. Okay, das sind alles gute äußere Anfänge. Aber ich fände es auch gut, wenn du noch wenn du dir selbst eine professionelle Hilfe noch an die Seite holen würdest. Ja, ich habe heute Morgen auch schon bei so einer Familienhilfe angerufen. Mhm. Aber die sagten mir, die hätten im Moment keinen Platz und so. Ja, ich soll warten. Großes Problem. Deshalb würde ich jetzt meine Psychologin mal anrufen, die Christina. Ja. Die dir vielleicht noch ein paar Tipps oder vielleicht auch Tricks verraten kann, wie man vielleicht ein bisschen schneller drankommt oder was du genau in deinem Fall machen sollte. Das rate ich dir. Ich glaube, wenn ich er wäre, das würde mich beeindrucken. Das würde mir zeigen, aha, sie ist initiativ, sie macht etwas und sie entlastet mich dadurch auch ein bisschen. Das bedeutet für ihn ja Entlastung. Ich habe ihn auch gefragt, was er jetzt wie das ausschaut, ob er auch direkt die Scheidung möchte. Mhm. Sagt dann mein, bist du verrückt, Scheidung heißt Verantwortung abgeben. Und das will er ja gar nicht. Er wird mich auf keinen Fall im Stich lassen. Also, tu du jetzt was für dich. Und das Erste. Und das Zweite ist, lass ihn relativ in Ruhe. Ne? Ja, ich habe ihn auch übers Wochenende, ich habe ihn gar nicht geschrieben oder sonst irgendwas. Genau. Ich habe zwar eine SMS geschrieben, weil ich was getrunken habe, aber die habe ich nicht abgeschickt. Okay. Ich habe sie gespeichert, aber ich habe sie nicht abgeschickt. Okay, dann ist ja auch alles im grünen Bereich. Daniela, ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Christina, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich zurück. Super, danke schön. Von Herzen alles Gute euch beiden. Ebenso, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Andreas, 42. Hallo Andreas. Ja. Hallo, guten Abend. Hallo Domia. Ja, Andreas, um was geht's? Auch ich wollte mich zum Thema Mohammed-Film äußern. Möchtest du? Ja, ja. Muss ich. Also ja, definitiv. Zunächst mal, Satire ist Provokation. Du hast vorhin schon mal das Beispiel Leben des Brian genannt. Also mir ist zum Beispiel nicht bekannt, dass John Cleese jemals eine Morddrohung von einem gläubigen Christen bekommen hätte. Oder dass Christen ausgerastet wären und englische Botschaften gestürmt hätten. Das hat dieser Film nicht ausgelöst. Also wir reden hier von einem C-Movie, etwas, was ein Uwe Boll pro Jahr 12 Mal abdreht. Ein ganz normaler Film, ist also Geschmackssache und jeder kann sich meines Erachtens aussuchen, ob er den toll findet, ob er da reingeht. So, nur handelt es sich ja bei diesem Werk in Anführungszeichen eben um keine, wie ich finde, keine künstlerische Satire, sondern um einfach ein Drecksding, soweit ich es gesehen habe. Ja, wir kennen halt auch nur Ausschnitte. Was ich halt dramatisch finde, ist halt, dass auch so eine Rhetorik reinkommt, dass es ein Hassfilm wäre. Oder also so hat ihn noch nicht mal der Mensch vom Zentralrat der Muslime heute in der Tagesthemen bezeichnet. Es ist ein Schmähfilm, wie auch immer. Man kann ihn gut finden, man kann ihn schlecht finden, aber es ist kein Ding, um auf die Straße zu drehen. Natürlich nicht. Und erst recht nicht, natürlich nicht. Drohungen auszustoßen, wenn dieser Film gezeigt wird, dann wird Blut fließen. Natürlich, das geht absolut nicht. Nein. Und wir erinnern uns, Demokratie. Kleiner Satz noch. Es ist ja ein, und da handelt es sich wirklich um ein künstlerisch anspruchsvolles Werk, der niederländische Filmemacher, der Name fällt mir gar nicht ein, der ist ja erstochen worden von einem Van Gogh. Ja, genau, genau. Vincent, genau, nicht genau. Vincent, Theo. Genau, Theo Van Gogh. Der hat mit seinem Leben bezahlen müssen von einem muslimischen niederländischen Staatsbürger. Genau, genau. Ja, und wenn jetzt, ich denke einfach, es wird das falsche Zeichen ausgesandt, wenn man jetzt sagt, dieser Film muss verboten werden. Weil Angst ist ein... Naja, stopp. Niemand sagt ja, er muss verboten werden. Es geht ja jetzt im Moment, die Diskussion geht ja nur darum, soll er in Berlin öffentlich auf Initiative einer nationalsozialistischen oder einer sehr national orientierten Partei aufgeführt werden. Darum geht's ja. Darum geht es. Und das halte ich halt für ein Problem, dass sich gerade die Rechten dessen bemächtigt haben. Ja, und die wollen hetzen, aber, und die wollen Öl ins Feuer gießen. Ja, natürlich, aber sollen sie doch. Davon lebt doch eine Demokratie. Das sagst du auch noch, wenn es in Berlin brennt und wenn wir Tote in Berlin haben? Ja, aber von wem geht's denn aus? Ja. Entschuldigung. Wenn trotzdem, Wort, auch wenn es von Worten von doch nicht mehr wehren kann, wenn ich mich doch mit Worten nicht mehr wehren kann und mit der Gewalt antworte. Andreas, ja, du hast recht, aber gerade in diesem Fall wäre ich wirklich für eine Deeskalation. Dann will ich auch diesen Film nicht in Berlin haben. Dann gibt es eben diese eine Veröffentlichung in diesem Kino nicht. Und es gibt, wir können damit vielleicht Menschenleben retten in Berlin. Ja, aber da fängst du, weißt du, dann weichst du wieder zurück. Aber wovor? Vor Angst davor, dass jemand seinen Worten Taten folgen lässt? Was ist denn mit dem Arbeiter? Bist du bereit, in diesen Film dann reinzugehen? Und dir ist klar, was draußen vor der Tür los ist, wenn du rauskommst? Die Frage ist doch, wird jemand gezwungen, da reinzugehen? Nein, was ist denn, wenn die den zeigen? Was ist denn, wenn die den zeigen und der Saal bleibt leer? Zum Beispiel, aus reinem Protest. Das wäre doch auch mal eine Protesthaltung. Ja, der wird schon nicht deshalb leer bleiben, weil die Nazis dorthin kommen werden. Also ich nehme deine, das ist eine absolut ernstzunehmende Meinungsäußerung, Andreas. Keine Frage. Vielen Dank auf jeden Fall. Und wir werden leider Gottes uns damit beschäftigen müssen die nächsten Tage. Und wie es wird gesagt, spannend werden. Ja, es wird spannend. Aber ich hoffe nach wie vor, dass es sich gütlich regelt. Auch. Also Gewalt ist keine Lösung. Von beiden Seiten nicht. Danke für deinen Anruf, Andreas. Ich danke. Tschüss, ciao. In der Technik, Julia Jochum. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht 0800 220 50 50.